verraten so vieles mir. Ihr süßer Duft ist wie ein sehnsuchtsvoller Ruf, ein Ruf aus weiter Ferne, glutrote Rosen, weit über Land und Meer. Trägt mir ihr Zauber dein Bild aus endlosen Fernen her.